Zum 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung sind beim verehrten Genossen Kim Jong-un Glückwunschtelegramme und Briefe aus vielen Ländern eingegangen. Unter ihnen sind der Vorsitzende der Arbeiterpartei Ungarns, der Zentralrat des Kommunistischen Jugendvereins Spaniens, das Nationale Exekutivkomitee der Kommunistischen Jugend Venezuelas, der Zentralvorstand des Kommunistischen Jugendverbandes Argentiniens, der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation, der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Allrussischen Kommunistischen Jugendverbandes Lenin, der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Kommunistischen Jugendverbandes Moldaus, der Vorsitzende der Jugendpartei Sloweniens, der Rat des Asiatischen Juche-Ideologie-Instituts, der Rat der Europäischen Juche-Ideologie-Studiengesellschaft und weitere Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise, die Vertreter der Juche-Ideologie-Studienorganisationen und der Freundschaftsgesellschaften in Russland, der Mongolei, Indien, der Schweiz, Slowenien, Österreich, Island, China, Äthiopien und Brasilien sowie die Jugendorganisationen vieler Länder der Welt.